Damit sind wir das einzige Wesen, das über die geglückten Versuche nachdenken und aus ihnen lernen kann und davon erzählt. Fußnote: Die Palliativsoziologie hat herausgefunden, dass alte Menschen kurz vor ihrem Tod oft vor allem eines wollen: banalen Alltag. Pflegerinnen in Altenheimen sind erstaunt, dass die letzten Wünsche der Menschen neben dem Abschied von ihren Angehörigen so etwas wie eine halbe Stunde ihrer Lieblingssendung im Fernsehen oder eine liebgewonnene Speise sind. Wir scheinen am Ende genug zu haben von Abenteuern und Heldinnentaten. Ende der Fußnote. Das Wissen um unsere eigene Vergänglichkeit bringt allerdings noch eine Besonderheit mit sich. Da wir absehen können, dass alles zu einem Ende kommen wird, wissen wir auch, dass alles einen Anfang haben muss. Wir denken in einer Logik von Abfolgen. Wir tun dies nicht zwangsläufig linear, und oft genug steckt diese Logik voller Brüche und Fehleinschätzungen. Doch verstehen wir alle das Konzept von Chronologie. Wir begreifen, dass Anakin Skywalker zuerst der Vater von Luke gewesen sein muss, um später als Darth Vader gegen seinen erwachsenen Sohn kämpfen zu können. Außerdem begreifen und reflektieren wir das Konzept von Wandel, das aus einem Zustand einen anderen macht. Wir sind in der Lage, das Vorher und das Nachher einer bestimmten Situation zu denken und die Zeitlichkeit dazwischen. Die Fähigkeit, chronologisch zu denken, bedingt die des Zurückschauens ebenso wie die der Antizipation. Und damit sind wir kurz vor einer noch viel wichtigeren Entdeckung unseres Geistes. »Sie sind ihr, weil sie er geschickt wurden«, sagt der Mann in dem eleganten Restaurant zu seinen Gästen. »Es wurde ihnen gesagt, er zu kommen, und sie haben gehorcht. Das ist natürlich der Lauf aller Dinge. Sehen Sie, es gibt nur eine Konstante, eine Universalität.« Wir befinden uns hier im zweiten Teil der Matrix-Trilogie. Neo, Trinity und Morpheus suchen den kultivierten Merowinger und seine Frau Persephone in seinem Reich auf. Bei Merowinger handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, innerhalb der Matrix eigene Programme zu schreiben. Neo möchte mit seiner Hilfe den Schlüsselmacher finden, um zum tiefsten Punkt der Matrix vordringen zu können. Der Merowinger verlacht mit aristokratischer Geste das Anliegen, amüsiert über die Unfähigkeit des Protagonisten, die Determiniertheit seiner Heldenreise zu begreifen. »Es ist die einzige echte Wahrheit, Kausalität, Aktion, Reaktion, Ursache und Wirkung.« Morpheus, der Mentor, widerspricht. »Alles beginnt mit einer Entscheidung.« Der Merowinger korrigiert ihn mit seinem selbst ausgesuchten französischen Akzent. »Nein, falsch. Entscheidung ist eine Illusion, entstanden zwischen denen mit Macht und denen ohne.